Der Bäcker backt um Morgenrot das allerfeinste Weizenbrot, das allerfeinste Weizenbrot. Doch wer sein Geld vergessen, darf das Weizenbrot nicht essen. Für ihn gibt's kein Brot in der Not. Für ihn gibt's kein Brot in der Not. Alle reichen Gürtel enger um ein Loch. Es geht noch, es geht noch, es geht ja immer noch. Schnalle deinen Gürtel enger um ein Loch. Erst denkt man, es geht nicht und dann geht's doch. Wo liegt das blanke Silbergeld, für das man Weizenbrot erhält? Für das man Weizenbrot erhält. Wir haben's nicht vergessen, wir haben's nie besessen. Für uns gibt's kein Geld in der Welt. Für uns gibt's kein Geld in der Welt. Alle reichen Gürtel enger um ein Loch. Es geht noch, es geht noch, es geht ja immer noch. Schnalle deinen Gürtel enger um ein Loch. Erst denkt man, es geht nicht und dann geht's doch. Und so vergeht die Lebenszeit. Man war doch da, man war bereit. Man war da und man war bereit. Doch will sich wer beschweren, muss er hören. Muss er hören, was man ihm in die Ohren schreit, was man ihm in die Ohren schreit. Schnalle deinen Gürtel enger um ein Loch. Es geht noch, es geht noch, es geht ja immer noch. Schnalle deinen Gürtel.